Woran hängen wir zusammen? Und das seit langer Zeit. Mit 10, 20 oder 100 Mann, wir sind zu allem bereit. Einfach nur so Fußball weh, davon halten wir den Ziel. Am Wochenende tun wir uns aus, so ist halt unser Spiel. Wir sind die Fußballrocker, drücken die Trage nicht. Wir sind die Fußballrocker, lachen den Gegner ins Gesicht. Wir sind die Fußballrocker, nichts kann uns stoppen. Ein Sport sein, alle Kameraden, komm, lass es rocken. Rafting, Climbing, Bungee springen, ist ja alles schön und gut. Doch wir treiben den wahren Sport, uns geht das nicht weit genug. Einige können es nicht verstehen, nehmen uns nicht für voll. Du kommst nicht mehr davon los, das ist der Fußball Rock'n'Roll. Wir sind die Fußballrocker, Kunden, die tragen dich. Wir sind die Fußballrocker, lachen den Gegner ins Gesicht. Wir sind die Fußballrocker, nichts kann uns stoppen. Ein Sport, nein, alle Kameraden, kommt das ins Rocken. Wir sind alle heiß, die Suche nach dem anderen Team. Ich möchte, dass du eines weißt, so wie wir denken viele und das im ganzen Land. Diesen Sport lieben immer mehr und bald nimmt es überhand. Wir sind die Fußballrocker, Kunden, die tragen dich. Wir sind die Fußballrocker, lachen dem Gegner ins Gesicht. Wir sind die Fußballrocker, nichts kann uns stoppen. Ein Sport rein, alle Kameraden, komm, lass es rocken. Durch unseren Sport haben wir zusammen, und das seit langer Zeit. Mit 10, 20 oder 100 Mann, wir sind zu allem bereit. Einfach nur zum Fußball gehen, davon halten wir nicht viel. Am Wochenende gucken wir uns aus, so ist halt unser Spiel. Wir sind die Fußballrocker, Kunden, die tragen dich. Wir sind die Fußballrocker, lachen den Gegner ins Gesicht. Wir sind die Fußballrocker, nichts kann uns stoppen. Ein Sport, alle Kameraden,